1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heute Nacht heißt, dieser Job hat mich kaputt gemacht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen extrem belastenden Job hatten und es einfach nicht mehr ausgehalten haben, die durch ihren Job schwer erkrankt sind oder die einen schweren Arbeitsunfall hatten. Wenn ihr gerne auch mit mir über dieses Thema reden wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ja, und es geht gleich los mit Norbert und der ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Der Norbert Laufens. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 49 Jahre alt. Ja. Seit 1981 bei der Polizei. Ja. Und ich bin durch die Arbeit bei der Polizei erkrankt an Depressionen. Das heißt, du bist aus dem Polizeidienst jetzt ausgeschieden? Nein, ich bin noch bei der Polizei. Ich mache allerdings keinen Außendienst mehr, sondern nur noch Innendienst. Ja, du sagst durch die Arbeit bei der Polizei. Was hat dir da so sehr zu schaffen gemacht? Ja, ich habe verschiedene Tätigkeiten oder verschiedene Sachen dort gemacht. Und was mich am meisten belastet hat, habe ich von 2004 bis 2007 im Kriminaldauerdienst gearbeitet. Das heißt, zu den Aufgaben gehörten auch Todesermittlungen. Also du warst bei der Kriminalpolizei oder bist bei der Kriminalpolizei? Richtig. Tätig. Mhm. Und da haben wir dann auch Suizide gehabt, in allen möglichen Formen. Mhm. Dann in Form von Bahn- oder Wasserleichen. Und das heißt, immer dann, wenn der Hausarzt teilweise, wenn es ganz normale Leichensachen waren, nachts der Hausarzt nicht greifbar war, dann hat der Notarzt natürlich auf dem Totenschein dann ungeklärte Todesursache angekreuzt, dann kam schon die Kriminalpolizei ins Spiel. Ja, das heißt, du kamst ins Spiel, unter Umständen. Richtig. Und was war jetzt für dich da konkret so das Belastende? Was mich sehr belastet hat, war eine Babyleiche, das war ein Säuglingstod von 6 Wochen, das Baby war 6 Wochen alt. Mhm. Und für mich war sehr belastend nicht die Arbeit an den Leichen selber, sondern die Arbeit in der ersten Trauer oder die Überbringung von Todesnachrichten. Wie meinst du die Arbeit in der ersten Trauer? Was heißt das? Das heißt, wenn wir in die Wohnung reingekommen sind oder wir haben dann, sagen wir mal, wenn der Auffindeort nicht zu Hause gewesen ist, dass wir erstmal die Todesnachricht überbringen mussten und haben dann natürlich auch Fragen gestellt, in Richtung der Ermittlungen. Wir haben die Angehörigen befragt. Mhm. Und dieses zu empfinden, wie die Angehörigen dann ersten Trauer, das ist dann schwer, in dieser Trauer zu arbeiten. Das glaube ich. Was war denn das mit dieser Babyleiche? Wem musstest du diese Nachricht übermitteln? Das hatten die Eltern selber festgestellt. Da haben wir keine Todesnachricht überbringen müssen, aber das Bild vergesse ich auch nicht mehr. Du sagtest gerade auch, die Arbeit an den Leichen. Was konkret müsst ihr dann machen? Wir haben die Leichen untersucht. Das heißt, wir haben am Kopf angefangen, ob Einschläge da waren. Wir haben die ausgezogen, ob Einstiche da waren. Mhm. Und ob eine äußerliche Gewaltanwirkung stattgefunden das hat. Das wird dann alles vor Ort gemacht, am Fundort? Das wird am Fundort gemacht, richtig. Mhm. Du bist seit 81 bei der Polizei, sagst du. Ja. Arbeitest du als Kriminalpolizist auch seit 81? Nein, ich war im Streifendienst, habe ich angefangen. Mhm. Dann die ganze Palette eigentlich durchlaufen. Dann bin ich beim Einsatztrupp gewesen. Dann habe ich Rauschgift gemacht und dann, wie gesagt, Kriminaldauerdienst. Und jetzt durch die Krankheit werde ich auf einer Wache eingesetzt als Wachdienstführer. Das heißt, das ist ein relativ harmloser Job? Richtig, ich habe mit ganz normalen Leuten zu tun, die ihre alltäglichen Alltagsgeschäfte bei der Polizei abwickeln, aber ich komme jetzt nicht mehr in diese Situation rein und da hat mir auch ein bisschen geholfen, großen Abstand zu gewinnen jetzt. Ja, du sitzt ja jetzt im Büro und unterhältst dich mit den Leuten entweder vis-à-vis oder per Telefon. Richtig, genau. Mhm. Das habe ich mir in der Tat auch schon oft vorgestellt, dass das für euch Polizisten eine extreme Belastung ist, wenn ihr jemandem mitteilen müsst, ein Angehöriger ist zu Tode gekommen. Wie auch immer zu Tode gekommen. Mhm. Kannst du dich an einen Fall erinnern, der dir besonders zu Herzen gegangen ist und wo du beinahe gar nicht mehr wusstest, wie du dich da verhalten sollst? Es war für beide Kollegen schwer. Man arbeitet immer als Team. Mhm. Und für uns steht ja dann relativ auch sehr schnell fest, dass eine Nachricht überbracht werden musste. Mhm. Und dann wird erstmal unter dem Team ausgemacht, wer spricht. Und wir haben auch in vielen Bereichen, aber nicht in vielen Bereichen, aber wenn, je nachdem, welcher Umstand es war, haben wir Notfallseelsorge dabei gezogen, einen Fahrer dazu geholt. Kannst du dich in eine besonders schwierige und emotional sehr belastende Situation erinnern? Nee, jetzt im konkreten Fall jetzt nicht mehr, nee. Mhm. Nee. Es ist ja auch so, wenn sich zum Beispiel jemand das Leben genommen hat, dann müsst ihr da ja auch hinfahren zu den Verwandten und denen das sagen, dass richtig passiert ist. Mhm. Richtig. Wie hast du das bemerkt? Das war ja wahrscheinlich ein schleichender Prozess, dass du das nicht mehr so verkraftest. Ich habe es selber gar nicht bemerkt. Wir haben teilweise Arbeitszeiten gehabt, wir hatten am Wochenende 24-Stunden-Dienst und wenn wir nach 23 Stunden noch eine Leiche und dann Todesermittlungssache bekommen haben, dann hatten wir Arbeitszeiten von 27 bis 30 Stunden am Stück. Mhm. So, ich habe es selber nachher gar nicht mehr gemerkt. Ich hatte zuerst Burnout bekommen und danach war die Psyche dran. Meine Frau hat mitbekommen, ich habe abends vorm Fernseher gesessen. Ich hatte zum Schutz um meinem Hals einen Schal drum gebunden und wippte nachher nur noch hin und her und weinte. Ach. Also ich habe es selber gar nicht mehr mitbekommen. Wie, du hast einen Schal? Zu welchem Schutz hast du einen Schutz? Irgendwie, hatte das Bedürfnis, einen Schal umzubinden. Obwohl du gar keine Halsschmerzen hattest? Nee, ich hatte keine Halsschmerzen, ich hatte auch keinen Kalt, aber ich habe den als Schutz um mich gebunden. Um dich zu schützen irgendwie? Hab nach vorne gewippt und nachher kam, also zum fortgeschrittenen Stadium kamen auch die Tränen dann. Als du das denn zum ersten Mal deinem Arbeitgeber, deinen Vorgesetzten gesagt hast, wie haben die darauf reagiert? Hat sehr lange gedauert, bis man die Krankheit anerkannt hat. Das glaube ich. Hat man sehr lange nicht erkannt. Das bedeutet, dass man abgewiegelt hat am Anfang? Ja, nicht abgewiegelt, aber man hat wahrscheinlich keinen Zusammenhang drin gesehen. Ne? Wie lange hat es denn gedauert, bis es bei dir anerkannt wurde? 2 Jahre. 2 Jahre. Und während dieser 2 Jahre musstest du tapfer deine Arbeit weiter fortführen? Nee, ich bin dann sofort, wie ich krank geworden bin, schon aus dieser Sache rausgenommen worden und habe dann auch schon die Wache gemacht. Aber akzeptiert ist es jetzt erst geworden. Das wollte ich gerade fragen. Die Krankheit akzeptiert hat. Ist das heute wirklich rundum akzeptiert, auch bei den Kollegen? Ja. Also gibt es keine Kollegen, die sagen, oh Gott, er muss sich ja nicht so anstellen, das ist nun mal unser Job und er ist dazu zimperlich. Ja, ich war auch nicht der Einzige, der da krank geworden ist. Das ist noch ein Kollege. Ich weiß noch von einem Kollegen, der auch in ärztlicher Behandlung gewesen ist. Also bin ich nicht alleine gewesen. Wie geht es dir denn? Also du sagst, in der Arbeit geht es jetzt ganz gut, aber wie geht es dir im Allgemeinen denn jetzt? Es geht besser, weil ich Abstand gewonnen habe. Nur wenn ich jetzt noch zum Beispiel das auch eine Erscheinung oder wahrscheinlich eine Begleiterscheinung davon, wenn ich eine Tageszeitung lese, ich lese also jede Todesanzeige durch. Ne? Mhm. Habe ich früher auch nie gemacht. Also mit dem Tod gehe ich ganz anders um jetzt. Ne? Du hörst doch wahrscheinlich von deinen Kollegen auch den einen oder anderen drastischen Fall. Das erzählt man sich doch dann in der Wache oder auf dem Büro. Ja, gehe ich aus dem Wege. Gehst du aus dem Wege? Dem gehe ich aus dem Wege jetzt, ja. Mhm. Du bist ja 49, du hast ja noch ein paar Jahre vor dir, bis du in Rente gehen kannst. Wirst du jetzt so in diesem Dienst bleiben, den du jetzt hast, oder? Ja, ich werde da bleiben, ja. Also es gibt keine Überlegung, irgendwann nochmal so an die, ich sag mal, in Anführungszeichen an die Front zurückzugehen? Nee. Mhm. Nee, ich habe auch keine Waffe mehr. Ah ja. Wenn man in den Polizeidienst geht, muss man sich ja auch vorher genau überlegen, dass man mit solch all diesen Dingen konfrontiert wird. Hast du das nicht eingehend genug getan? Das macht man schon, oder habe ich auch gemacht. Aber die Dosis von den Leichen, die ist zu hoch gewesen derzeit. Wir waren auch zu wenige Leute. Wir haben mit 8 Leuten den Kriminaldauerdienst aufgebaut. Die arbeiten heute mit 16 Leuten. Das heißt, das kann man sich vorher gar nicht so ausmalen, wahrscheinlich, nee. Ne? Was nee. Auf einen zukommt. Hm. Nee. Merkst du das denn jetzt auch bei anderen Kollegen, dass so etwas zunehmend ein Problem wird? Die Kollegen, die da jetzt arbeiten? Hm. Nee. Nee, wir arbeiten, wie gesagt, mit die doppelte Anzahl von Leuten. Da verteilt sich auch die Arbeit ganz anders, als wie es dosiert bei uns gewesen war. Ja. Du hast gerade gesagt, dass deine Einstellung zum Tod sich verändert hat durch diese Eindrücke, die du gesammelt hast, mit den vielen Leichen und dem Leid. Ja. Was heißt das konkret? Ich kann mit Tod eigentlich nicht mehr umgehen. Also ich bin nah am Wasser gebaut, wenn ich so Sachen mitbekomme. Und vorher bin ich anders rangegangen. Also ich komme da nicht mehr mit klar. Das heißt, die Belastung ist irgendwie nach wie vor da. Richtig. Mhm. Auch eine große Angst vor deinem eigenen Tod? Weniger. Mhm. Bist du denn im Moment auch noch in ärztlicher oder psychiatrischer Behandlung? Ich bin noch in psychiatrischer Behandlung, ja. Ich muss auch Medikamente nehmen täglich. Mhm. Die werde ich auch bis zum Lebensende werde nehmen müssen. Ja, ist das so? Hat der Arzt dir das so gesagt? Ja. Bist du denn dann doch zufrieden, dass sich das jetzt so gefügt hat, dass du in dieser Art jetzt arbeiten kannst bei der Polizei? Ich bin jetzt zufrieden, muss ich sagen, ja. Ich bin jetzt für den Bürger da, bin ich vorher auch für den Bürger da gewesen, aber ich komme mit diesen negativen Sachen so nicht mehr in Berührung. Mhm. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen und ich finde, dass man das auch mit großem Respekt sehen muss, was die Polizei für eine Arbeit leistet und mit welchen Dingen ihr konfrontiert seid. Das wischen die Leute manchmal immer so weg, ja, die Bullen, die machen dieses und jenes von wegen. Das ist eine absolut ernstzunehmende und wichtige Arbeit und das sind alles Menschen, die das verkraften müssen. Wir sind auch nur Menschen. Genau, ne? Ja, genau. Norbert, ich danke dir für deinen Anruf. Eine Bitte äußern? Gerne, ja. Ich möchte noch meine neue Lebensgefährtin grüßen. Ja, gerne. Die Karin Heinrichs aus Gallenkirchen, ja? Na, prima. Dir wünsche ich alles Gute. Danke. Schönen Gruß an die Kollegen und weiterhin gute Besserung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt, dieser Job hat mich kaputt gemacht. Habt ihr auch einen Job gehabt, der euch völlig fertig gemacht hat? Oder vielleicht seid ihr noch mittendrin? Oder hattet ihr mal einen sehr schweren Arbeitsunfall und wollt mir davon erzählen? Wenn es so ist, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Lothar. Lothar ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lothar. Du hast auch einen Job, der dir sehr zugesetzt hat oder noch zusetzt? Nein, der Job hat mir nicht sehr zugesetzt. Also das war halt nur lediglich der Arbeitsunfall, der damals, sagen wir mal, mein Leben schon verändert hat. Ja, wann war das? Das war am 27.01.1993. Ja, und was genau für ein Unfall war das? Das war ein Unfall, wo ich halt eigentlich nur so, naja, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort stand und ein Staplerfahrer, der zwei große Container auf der Gabel hatte, einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat. Mhm. Und einer der Container hat mich dann im Rücken getroffen. Das heißt, der ist runtergefallen, der Container? Ja, der ist von der Gabel runtergefallen, weil er dann einen Fehler gemacht hat mit der Hebelei. Mhm. Weil er genau an diesem Tag einen Austauschstapler fuhr, weil seiner eine Reparatur war und der hatte keine Verschiebevorrichtung, sondern eine Drehvorrichtung. Aber ich will jetzt auch nicht zu technisch werden. Nee, das heißt, der Container ist dir in den Rücken gefallen. Ja, ich habe das ja nur, ich habe nur den Druck verspürt und dann lag ich irgendwann auf dem Rücken und habe dann wohl gemerkt, dass erstens, dass mein Knie ein bisschen komisch aussah und dann fing das Kribbeln an und dann ist so, ja, dann hat sich dann halt die Wirbelsäulenverletzung bemerkbar gemacht. Wie groß war denn dieser Container? Moment mal, es ist schon lange her, also ich werde den Tag nicht vergessen, aber ich denke mal so, die hatten so Ausmaße, 3 Meter lang, oder 2,50 Meter mal 1,50 Meter, da passte schon einiges rein und waren aus Stahl. Aber aus Stahl und war auch noch gefüllt mit etwas? Ja, die Teile, die da drin lagen, waren allerdings Kleinteile und die waren nicht sehr schwer, da hatte ich nur einige Schnittverletzungen von. Hast du da in einem Lager gearbeitet oder was war das für ein Arbeitsplatz? Das war eine Großpresserei. Mhm. Was wurde da musst dir so vorstellen, da standen mehrere Großpressen drin, die teilweise eben bis zu 800 bis 1000 Tonnen Druck aufbauen konnten und eben dementsprechende Teile hergestellt haben für Automobilteile hauptsächlich. Also Metallteile. Metallteile oder Blechteile. So, jetzt hat dich diese Wucht getroffen und du lagst da zu Boden und wie ging es dann weiter? Ja gut, danach lief alles so ab, dass der Sani dann kam, dem konnte ich aber schon mitteilen, dass ich da kein Gefühl mehr in den Beinen hatte und dann lief das halt alles, dann wurde ich in ein Krankenhaus in Paderborn mit dem Krankenwagen befördert und von dort aus, da gab es dann noch eine Zwischenuntersuchung, die wussten aber nicht so genau, dass es eben, die haben schon gesagt, das ist eine Wirbelsäulenverletzung und von dort aus wurde ich dann mit dem Hubschrauber ins Bergmannsheil nach Bochum geflogen. Mhm. Was für eine Verletzung hattest du denn letztendlich? Die Wirbelsäule war im Bereich L1 BWK 12 gebrochen und mein Knie war total kaputt. Das heißt, was heißt das, mitten die in der Mitte ungefähr, die Wirbelsäule, oder wo? Na, ziemlich weit unten, das ist ja, ja ein Vorteil. Umso tiefer die Wirbelsäule gebrochen ist, umso weniger Nervenbahnen bzw. ja, andere Dinge werden geschädigt und die Lähmungserscheinungen sind daher dann bei mir auch nicht so hoch. Die beziehen sich im Prinzip in Anführungsstrichen nur auf die Beine. Das heißt, die Lähmungserscheinungen hast du bis heute? Ja, natürlich. Ich sitze im Rollstuhl. Du sitzt im Rollstuhl, ja. War mir noch nicht klar. Ach so, ja. Ich dachte, dein Kollege hätte dich dahin. Nein, ich weiß jetzt, wie das läuft. Das heißt, seit diesem Unfall 1993 sitzt du im Rollstuhl und kannst nicht laufen und die Beine nicht bewegen. Richtig. Und hast auch kein Gefühl in den Beinen? Nee, das ist nicht ganz korrekt. Also ich kann sie nicht bewegen. Die Motorik ist komplett ausgefallen. Mhm. Aber ich habe bis zum linken Knie habe ich Gefühl. Also ganz normale Sensibilität. Das ist, ist ziemlich komplex mit diesen Querschnittssachen. Ja. Also es sind nicht alle Bahnen zerstört worden, aber die motorischen. Also ich kann die Beine nicht bewegen. Mhm. Aber in dem linken Knie habe ich zum Beispiel noch, also bis zum linken Knie habe ich noch normales Gefühl, wie du es auch empfindest. Mhm. Im rechten aber nicht. Ja. Das heißt, du kannst auch, du spürst, wann du zur Toilette musst? Ja, das spüre ich auch, wobei ich da gewisse Hilfsmittel teilweise schon benutze, aber teilweise auch aus Bequemlichkeitsgründen, weil wenn du hast dich schon mal so im Sitzen eine Jeanshose ausgezogen, das ist immer ziemlich mühsam. Was sind das für Hilfsmittel, die du da benutzt? Katheter zum Beispiel. Also für den Urin dann? Ja, aber ich weiß, wann ich zur Toilette zu gehen habe und ich kann es auch auf die normale Art und Weise. Und funktioniert die Sexualität noch oder ist das auch eingeschränkt? Sag ich einfach mal, Gott sei Dank funktioniert sie noch. Die funktioniert noch, ja. Die funktioniert noch. Ist das ja ein dramatischer Unfall gewesen, der dein Leben komplett verändert hat. Du warst vorher wahrscheinlich ein ganz normaler, gesunder Mann. Ja, sagen wir mal so, ich habe 20 Jahre Fußball gespielt. Also ich habe drei ältere Brüder, die haben mir schon mit 5 Jahren den Ball an den Kopf geschossen und bin so aufgewachsen. Ja gut, also ein ganz vitaler Typ warst du. Ich bin eigentlich immer noch ein vitaler Typ, weil ich weiterhin Sport treibe. Ich spiele jetzt zwar keinen Fußball mehr, aber ich fahre jetzt Fahrrad mit so einem Rollstuhlfahrrad natürlich. Das ist ein Dreirad. Wie war denn das am Anfang, als du dann realisiert hattest, kapiert hattest, ich werde wahrscheinlich immer im Rollstuhl sitzen. Wie bist du mit dieser Auskunft damals umgegangen, als die Ärzte dir das gesagt haben? Ja gut, ich sag mal so, wie bin ich damit umgegangen? Es war für mich ein ziemlicher Hammer und ich habe mich die erste Zeit so im Krankenhaus auch sehr oft in meinen Gedanken in der Vergangenheit aufgehalten. Mhm. Also in der Zeit, wo ich halt diesen Unfall noch nicht erlitten hatte. Aber irgendwann musst du dich der Realität einfach stellen. Und ich denke mal, da ich immer Sport getrieben habe, das war ein Vorteil. Das glaube ich auch. Vitalität. Also ich war relativ schnell auskuriert, sagen wir mal so. Das war ja eine Reha, die sich dann anschließend vollzogen hat nach der OP. Mhm. Habe ich dann das Krankenhaus nach 4,5 Monaten oder so verlassen dürfen. Ja. Und ich musste dann irgendwann mal noch ein Jahr später, musste ich dann noch mal ins Krankenhaus, weil dann das Knie operiert werden musste, weil das war ja auch total verdreht. Kann man sagen, dass du dich also relativ schnell, wahrscheinlich auch weil du Sportler vorher warst oder gut trainiert warst, relativ schnell auch so mental in dieses Schicksal eingefunden hast? Ja, das würde ich nicht so sagen. Also ich würde jetzt, wenn ich so im Bekanntenkreis gefragt werde, sage ich einfach immer, ich habe schon, also die richtige... Also, dass ich wieder richtig positiv in die Zukunft geguckt habe, das war eigentlich so nach 1,5 Jahren, weil da nochmal eine Geschichte passiert ist. Aufgrund der Knieoperation hatte ich nochmal, weil ich mir diese blöden Heparinspritzen nicht gegeben habe, weil ich habe immer gesagt, ich gebe mir die selber. Was ist Heparin? Heparin ist ein blutverdünnendes Mittel, was man bekommt nach Operation. Ja, ja. Und ich habe dann teilweise die Dinger vergessen mir zu geben und dann hatte ich nochmal eine Lungenembolie. Und danach war es dann nochmal schwer und danach kam dann aber irgendwann diese Phase, wo ich dachte, ey, sag mal, du kannst nicht immer nur in die Vergangenheit gucken, du musst auch wieder nach vorne gucken. Ja. Ich meine, zu der damaligen Zeit hatte ich auch eine sehr starke Frau an meiner Seite, was ich jetzt einfach mal so erwähnen möchte, jetzt auf diesem Wege. Was dir sehr geholfen hat. Die mir sehr geholfen hat, wobei wir ja heute nicht mehr zusammen sind, aber trotzdem hat sie mir damals sehr, sehr gut zur Seite gestanden und sie hat sich auch nicht von mir getrennt wegen dem Rollstuhl oder irgendwelche Sachen. Sag mal, Lothar, kann man sagen, dass dieser Kollege Schuld hatte an dem Unfall? Ja, ne? Ja, das kann man so sagen, aber der Mann hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Wir fahren alle Autos und können selbst auch mal einen Unfall verursachen. Wie hat der sich denn dir gegenüber verhalten? Hat er dich besucht? Hat er sich entschuldigt? Ja, der hat mich zweimal oder dreimal im Krankenhaus im Bergmannsheil besucht und war mit seiner Frau da, daran kann ich mich gut erinnern, und dem hat das unendlich leid getan. Und der saß an meinem Bett, musst dir so vorstellen, ich war auf so einem Vierbettzimmer, und der saß dann da und war am Heulen. Das hat mir allerdings auch nicht so viel geholfen, aber ich hatte niemals irgendwelchen Groll gegenüber diesem Mann. Nicht, also ich hab den auch nicht verklagt auf Schmerzensgeld oder sonst irgendwas, weil ich habe mich auch sehr viel mit mir beschäftigt natürlich. Geld ist ein gutes Stichwort. Hast du denn dann von irgendeiner Versicherung eine gute Entschädigung bekommen oder bekommst du eine gute Rente? Also ich bekomme eine recht gute Rente, also mir geht es finanziell sehr gut, und damals bin ich auch teilweise Motorrad gefahren, ich hatte auch eine Unfallversicherung. Ja. Jetzt kannst du. Ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht mehr arbeiten kannst oder nicht mehr arbeitest. Doch, ich hätte arbeiten können. Ich habe ja nichts am Kopf gekriegt. Aber den Beruf, den ich damals ausgeführt habe, den habe ich sogar wieder mal aufgenommen für ein paar Tage. Das war vielleicht auch ein bisschen früh, aber man hat mir diesen Beruf auch mehr oder weniger verboten aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen. So haben sie sich damals ausgedrückt. Und hast dann auch hast auch keine Umschulung oder sowas gemacht in anderen Bereichen? Nee, Umschulung habe ich nicht gemacht, aber irgendwann habe ich mich dann, das ist kein Schicksal, in dem ich mich eingefügt habe, irgendwann habe ich dann irgendwelche Hobbys entwickelt, zum Computer und so weiter, habe dann halt auch in dieser Zeit, wo ich das Knie operiert bekommen habe, weswegen ich ja 6 Monate im Krankenhaus war, den Rentenantrag gestellt, und der ist durchgelaufen. Verstehe. Und seitdem bin ich Rentner, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich deshalb jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder so. Nein, natürlich nicht. Absolut nicht. Und du treibst viel Sport, sagst du? Ja, also ich treibe, das ist wirklich ein richtiges Hobby von mir geworden. Also jetzt gerade so in den Monaten, wenn es so über 10 Grad ist, dann fahre ich sehr viel Fahrrad. Also teilweise bin ich auch ein bisschen stolz drauf, auch so bis zu 3000 Kilometer. Wahnsinn, bis zu 3000 Kilometer? Ja, ich fahre gerne mit meinem Bruder dann. Der fährt natürlich mit einem normalen Fahrrad. Wie, aber nicht an einem Stück oder wie? Nein, nicht in einem Stück, in diesen 6 Monaten fahre ich die. Ich fahre am Tag, manchmal am Tag fahre ich schon so zwischen, wenn ich fit bin wieder, zwischen 30 und 40 Kilometer. Super. Lothar, schlimme Geschichte, dennoch irgendwie wirkst du ja wirklich sehr positiv, und es hat sich alles jetzt so gefügt. Hat eine Zeit gedauert, aber mittlerweile geht es mir ziemlich gut. Das ist ein gutes Wort. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast, und wünsche dir weiterhin alles Gute, und also, mach's dir schön. Darf ich kurz noch sagen, mein Neffe hat eben gerade, der sitzt nämlich neben mir, wir sitzen im Auto, ja. Wir hätten gerne ein Autogramm von dir. Sehr gerne. Möglich? Ja, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift, ja? Okay, dann bedanke ich mich und wünsche noch... Alles Gute, Lothar, tschüss. Alles Gute, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute. Dieser Job hat mich kaputt gemacht. Und ich bin jetzt verbunden mit Ute, und Ute ist 46. Hallo Ute. Hallo Domian. Hallo Ute. Über welchen Job und über was genau reden wir bei dir? Ja, also ich bin Bankkauffrau und habe jetzt 30 Jahre in der Sparkasse gearbeitet und habe dort diverse Banküberfälle eben mitgemacht. Ach, diverse? Ja, also 4 Stück insgesamt. Also du hast immer am Schalter gearbeitet, dann Publikumsverkehr? Ich habe immer am Schalter gearbeitet. Und hast 4 Banküberfälle mitgemacht? Ja. Wo, in welcher Stadt ist denn das? In Kiel. In Kiel? Mhm. In Schleswig-Holstein. Erzähl mal von diesen Banküberfällen. Ja, also der erste, der war 1986. Das war eigentlich auch so, ja, für mich eben halt mit das Schlimmste, weil ich da eben halt auch als Geisel war und eben halt dann auch die Schusswaffe an den Kopf gehalten bekam. Und also der Täter hat dich genommen und irgendwie in eine Ecke gezerrt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich stand vorne am Schalter und er hat sich erst einen älteren Kunden von uns gegriffen und dann hat er den weggeschubst und hat sich dann mich genommen und er hat dann eben halt, um den Kassierer zu motivieren, das Geld ein bisschen schneller einzupacken, eben halt mir die Waffe angeguckt. Mhm. Aber in der Zeit gab es da nicht noch diese Panzerglasscheiben in den Sparkassen oder Banken? In der Kasse, um die Kasse rum selbst, ja, aber nicht am Schalter. Ah, verstehe. Ja, genau, du hast recht, ja. Und wie lange hat der dich dann in seiner Gewalt gehabt? Also gefühlt waren das Stunden, es waren letztendlich 2 Minuten, anderthalb, 2 Minuten. Aber du hast natürlich recht, gefühlt ist das eine Ewigkeit und du hast die Waffe gespürt an deinem Körper. Ja, und vor allen Dingen auch das Zittern von ihm, also das war eigentlich so das Schlimmste, dass die Waffe, die am Kopf saß, eben halt gezittert hat und ich einfach nur so Angst hatte, dass er vielleicht, auch wenn er es gar nicht vorhat, aus Versehen abdrückt. Aus Stress, aus dem Stress heraus. Genau. Danach folgten noch drei weitere. Ja, drei Monate später in der gleichen Filiale nochmal eine. Drei Monate später schon wieder? Mhm. Und dann 1994 und 1996. Aber da warst du dann nicht nochmal so ganz nah an den Tätern dran? Also nicht jetzt, dass ich direkt eine Waffe am Kopf hatte, nicht, nee, aber ich habe also jeweils eben auch im Schalterbereich gearbeitet und wenige Meter vom Täter entfernt gestanden und bei dem letzten Überfall war ich eben halt die Kassiererin, die dann eben halt das Geld rausgeben musste und der hatte dann auch noch gedroht eben halt mit einem Paket, das er auf den Tisch gelegt hat und das wäre eine Bombe und. Aber sag mal, was ist denn das für eine Bank oder Sparkasse gewesen, wo man viermal hintereinander einen Überfall macht? Warum wurde denn da? Also es war jedes Mal, es waren alle vier in derselben Filiale. Nein. Ach so. Verschiedene Filialen. Ach so, und du warst dann auch zufälligerweise in verschiedenen, in diesen Filialen? Also die ersten beiden waren in der gleichen Filiale und dann waren das in anderen Filialen, aber das ist eben halt, also ich sag jetzt mal, wenn man. Was hättest du angezogen? Man natürlich hat nicht, aber. Man hat das Gefühl, dass man hat das Gefühl. Gut. Genau, ja. Und ich sag mal so, ich habe auch viele andere Kollegen, denen das eben halt auch passiert ist, aber. Also viermal ist aber schon sehr geballt. Ja, also viermal ist wirklich viel. Das heißt jetzt. Ich kenne aber auch zum Beispiel einen Sparkassenkollegen aus Hamburg, der ist 13 Mal in einer Filiale überfallen worden. Also das ist nicht so selten, wie es manchmal scheint. Gibt es eigentlich von Seiten der Bank danach für euch, die ihr so nah dran wart, eine psychologische Betreuung? Zahlen die das? Kümmern die sich um also euch? Also ich sag mal so, heutzutage ja. Damals nicht. Damals nicht, nein. Und das ist eben halt auch so mein Problem, weil ja, ich habe immer gedacht, okay, du musst stark sein, du steckst das weg und habe im wahrsten Sinne des Wortes eben halt so diese ganzen Ängste und diese ganzen Traumen in mich rein gefressen, kann man sagen. Also ich habe danach sehr stark zugenommen und eine Essstörung entwickelt und ja. Und wo arbeitest du jetzt? Ich bin zurzeit Erwerbsunfähigkeitsrente. Seit wann schon? Also krankgeschrieben war ich seit August 2009. Ja. Und habe jetzt im Dezember meinen Rentenbescheid bekommen, im letzten Dezember. Würdest du sagen, dass die Hauptursache, dass du nicht mehr arbeiten kannst, diese vier Banküberfälle sind? Ja, und die diversen Bedrohungssituationen, die dann eben halt auch noch da stattfinden in der Bank. Also das ist immer... Wie meinst du, diverse Bedrohungssituationen? Also ich erzähle nur mal ein Beispiel. Also es kommt ein Kunde und sagt, er möchte noch Geld von seinem Konto abheben. Mhm. Es ist nicht genug Geld drauf. Mhm. Und ich sage, ja, tut mir leid, ich kann es nicht auszahlen. Mhm. So, und der nimmt das eben halt persönlich und bedroht mich dann eben halt, dass er nach der Arbeit mich abpassen würde, Also das gibt es, das machen Kunden. Ja, und kommt also wirklich häufig vor und ist also auch häufiger vorgekommen, dass ich dann eben halt natürlich die Polizei einschalten musste und mit Polizeischutz dann zur Arbeit musste. Das ist ja Wahnsinn, das wissen wir so, wir normalen Kunden wissen gar nicht um solche Dinge. Das habe ich noch nie gehört. Dass ein Kunde dich bedroht, weil er nichts auf dem Konto hat und da kannst du ja nichts für. Du darfst es ja gar nicht auszahlen, dann hättest du ja Ärger. Aber ja, genau. So ticken die Leute dann nicht, kapieren die nicht. Das heißt, nein, die sehen das einfach nicht und es ist auch sehr, also im Laufe der Jahre ist mir das eben halt aufgefallen, dass so diese Gewaltschwellen und diese Gewaltbereitschaft wahnsinnig zugenommen hat. Auch die verbale Gewalt, ja, so dass die Leute sehr, sehr aggressiv dann sind zu euch. Ja. Aber wieso hast du nicht, Norbert, vorhin der erste Anrufer von der Polizei, hat das ja ganz geschickt gemacht, der hat sich dann in den Innendienst versetzen lassen. Du hättest dich ja auch irgendwie aufs Büro versetzen lassen können, ohne Publikumsverkehr. Ja, das hat diverse Gründe. Also einmal habe ich diesen Job eben halt gewählt, weil ich eben halt meinen Job mag, mit Menschen umzugehen. Gut, aber irgendwann hast du ja gemerkt, es geht nicht mehr. Ja, das habe ich. Das Problem ist eben halt nur, dass ich das sehr viel zu spät gemerkt habe. Also ich bin eben halt auch so groß geworden, was weiß ich, Verantwortung übernehmen und Disziplin, auf die Zähne beißen. Und, genau, sowas. Ja. Ne? So, und dann, ich sag mal so, die ersten beiden Überfälle, da war ich ja noch recht jung. Mhm. Da war ich gerade Anfang 20. Mhm. So, und bei den letzten beiden Überfällen, da hatte ich dann eben halt auch meine persönliche Situation, dass ich alleinerziehend war mit einer Tochter. Verstehe. Und eben halt auch meine Tochter großziehen musste. Mhm. Jetzt sagst du, dass du die Erwerbsunfähigkeitsrente durch hast, die kriegt man ja auch nicht so leicht durch. Nein. Das bedeutet, du warst in oder bist in psychiatrischer Behandlung auch? Also ich bin jetzt nur noch auf Abruf in psychiatrischer Behandlung. Also ich habe meine Therapeutin noch und es ist ja so, dass die Krankenkasse einem immer nur bestimmte Stunden bewilligt. Genau. Und wie war denn die Diagnose? War das auch Depression oder Erschöpfungs... Also posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Mit einer Essstörung. Ach, das kam auch dazu. Ja, ja, die hat sich dadurch entwickelt. Mhm. Und ja, Depression und was da nicht alles mit einhergeht. Auch an dich jetzt die Frage, du bist du, dann kann man ja sagen, Gott sei Dank raus aus diesem Beruf. Ja, im Moment ja, aber da ja, meine Rente ist ja auch nur befristet eben halt, ne? Also ich muss im Sommer 2012 einen neuen Arbeitsversuch starten. Ah. Hast du Angst davor? Ja. Ja. Also ich, was ich schon geklärt habe, ist eben halt das, was du eben auch sagtest. Dass du irgendwo im Hintergrund... Warum nicht in Innendienst? Mhm. Ja, das muss ich doch arrangieren lassen. Du bist eine erfahrene Frau. Ja, das ist sicherlich richtig. Also meine Qualifikation, ich habe auch noch eine Weiterbildung zum Fachwirt gemacht. Mhm. Die habe ich natürlich im Rahmen der Kundenbetreuung gemacht. Mhm. Aber das sind eben halt solche Sachen, ja, wo man dann eben einen Kompromiss schließen muss mit sich selbst auch. Wenn du jetzt so zaubern könntest, wenn dir eine Fee einen Wunsch erfüllen sollte, wäre das der Wunsch, ich möchte eigentlich gar nicht mehr arbeiten gehen? Nein, eigentlich möchte ich, also wenn mir eine Fee einen Wunsch erfüllen könnte, dann möchte ich arbeiten gehen und zwar genau in dem Job, den ich bislang gemacht habe, nur eben halt, dass mir da nichts mehr passiert. Ach so, das heißt, am liebsten würdest du schon wieder mit Publikum zu tun haben, aber in einem normal ordentlichen Umfeld. Ja, aber das kann mir eben halt keine garantieren. Das kann mir keiner garantieren. Nein, ich meine, das würde ich jetzt auch gar nicht mehr forcieren an deiner Stelle. Du hast das will ich auch nicht du hast mehr. So also soweit bin ich dann auch mittlerweile fortgeschritten. Nur was für mich eben halt ist, durch diese ganzen anderen Begleiterscheinungen, die eben halt da sind, wie Depression, wie die Essstörung und so, ist eben halt auch meine gesamte gesundheitliche Konstellation. Die ist noch wackelig. Ja, sehr wackelig und ich hoffe, dass sie sich bis dahin eben halt einigermaßen regeneriert hat. Du wirst medikamentös behandelt bezüglich der auch, Depression und die Essstörung, wie stehst du da im Moment? Ja, also im Moment nicht mehr so gut wie noch vor einem halben Jahr, weil ich habe erst eine Therapie bezüglich der Essstörung gemacht und danach eine Traumatherapie im Klinikaufenthalt. Ja. Und das hat mich natürlich extrem zurückgeworfen. Aber wir haben jetzt auch schon gesagt, also ich werde es jetzt versuchen eben halt. Kann man sagen, dass diese Traumatherapie dich insofern zurückgeworfen hat, weil du dann nochmal diesen ganzen Horror durchleben musstest und dann die Essstörung nicht mehr in den Griff kriegen konntest danach? Genau. Ja, einleuchtend, verstehe ich. Was ist denn das für eine Essstörung? Bist du bulimisch oder bist du magersüchtig? Also ich bin stark übergewichtig mittlerweile. Mhm. Und also isst viel aus ja, ich kompensiere eben halt Ängste mit Essen, Verstehe. Also Ute, ich möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ist dir das recht? Möchtest du das? Ja, gerne. Ich wollte noch mal eins sagen, und zwar hattest du vor einer Woche oder vor zwei Wochen hattest du einen Anrufer da, der auch in der Bank gearbeitet hat und gesagt hat, also er kann das alles nicht mehr, weil er den Leuten Sachen verkaufen muss, hinter denen er nicht stehen kann. Und da habe ich auch schon mal versucht durchzukommen, weil also ich habe wirklich 30 Jahre im Kundenverkehr gearbeitet, ich habe 30 Jahre Kunden beraten und auch wir haben Zahlenvorgaben. Und ich weiß von vielen Kollegen, dass sie damit auch nicht klarkommen, aber Bei mir war es zum Beispiel immer so, ich habe mich grundsätzlich geweigert, einem Kunden irgendwas zu verkaufen, wo ich der Meinung war, dass es ihm nicht gut tut. Und, das ehrt dich. Und man kann es auch. Und das ist eben halt etwas, was mir aufgefallen ist, eben halt so. Haben wir das nochmal so klargestellt? Passt jetzt nicht mehr so ganz zu unser Thema, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Natürlich gibt es da auch sehr ehrenwerte Leute in den Banken, die auch nicht gegen ihr Gewissen da handeln. Ja. Liebe Ute, ich wünsche dir, dass es dir wieder richtig gut geht. Ja, bald. Vielen Dank. Wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning, meinem Psychologen, zurückgerufen. Ja, alles klar. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tolle Sendung. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, 1:35 Uhr haben wir. Und ich bin verbunden mit Petra und Petra ist 51. Morgen Petra. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Petra. Petra hier. Hallo, ich arbeite jetzt seit 13 Jahren auf einer Palliativstation, ne, war vorher auf einer onkologischen Station tätig. Wir erklären nochmal, so ganz, ganz bekannt ist dieses Wort noch gar nicht, Palliativ. Wir erklären mal kurz, was es ist. Mach los. Sind Patienten, die weit fortgeschrittene Krebserkrankungen haben oder auch andere Erkrankungen und wo man halt nur noch die Symptome der Erkrankung. Genau, das ist unheilbare Erkrankung. Unheilbare Erkrankung. Und da werden die Menschen optimal schmerztherapeutisch behandelt. Genau, oder Übelkeit wird behandelt dann auch. Ne? Mhm. Das heißt, du hast es seit 13 Jahren mit ganz schweren Fällen zu tun, mit todkranken Menschen, mit Menschen, die sehr leiden. Und du hast auch wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen sterben sehen. Ja, ja, das ist also sehr häufig der Fall. Ne? Oder sie werden halt noch ins Hospiz verlegt, aber viele sterben halt auch bei uns. Oder gehen halt für Wochen nochmal nach Hause, werden ambulant betreut und kommen dann zurück. Ne? Mhm. Ja, und ich hatte halt anfangs auch, als ich auf der Station gearbeitet habe, ne, da war ich halt psychisch auch total down immer, habe sehr viel geweint. So diese, ich war zwar viele Jahre schon als Krankenschwester tätig, aber halt immer diese Endphase zu begleiten, das ist sehr, sehr massiv. Ne? Das glaube ich. Das heißt, wer auf einer Palliativstation arbeitet, hat ja nie dieses Erfolgserlebnis, dass mal ein Patient wieder gesund wird und fröhlich nach Hause gehen kann. Das gibt es ja nie. Ja, obwohl wir auch sehr viel lachen mit den Patienten oder so. Ne? Ich meine, das ist auch oft möglich. Ne? Man muss natürlich das Gespür haben, ne? So situativ ist das jetzt angebracht. Natürlich. Ne? Weil die das halt auch einfach brauchen. Ne? Oder wir haben Samstags, da kommt eine ältere Dame, die spielt dann Klavier für die Patienten. Dann haben wir so einen ganz schönen Wintergarten, da schieben wir die dann rein. Ne? Oder Angehörige kommen mit Gitarren und das sind halt auch die schönen Situationen, weil wir dann immer sagen, so für den Tag noch leben. Ne? Genau. Du arbeitest im Moment aber immer noch auf der Palliativstation. Ja. Also ich war da ein halbes Jahr tätig und wir haben halt am Haus angeschlossen auch eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik und hatten auch viele HNO-Tumoren. Und das ist besonders schwer, die zu betreuen, weil Patienten mit Mundbodenkarzinomen anderen Tumoren im Mundgesichtsbereich, da kommt es auch häufig dazu, dass Blutgefäße angefressen werden von Tumoren und dass die dann halt akut bluten oder auch verbluten in solchen Situationen. Und wenn man da nachts dann auch irgendwo alleine steht, ne, manchmal holt man den diensthabenden Arzt dazu, ne, weil wenn das arterielle Blutungen sind, dann versterben die Patienten innerhalb von ein paar Minuten. Ne. Das ist dann einfach halt diese Blutmassen, ne, überall im Zimmer und das ist schon ganz, ganz heftig. Ne. Also das ist ein Beispiel, was du jetzt genannt hast, was dich sehr belastet. Was ist sonst noch so, was sehr, sehr dir an die Substanz geht? Ja, es ist halt einfach, du musst stark sein für den Patienten, den in der Grenzsituation begleiten oder im Sterben, ne, obwohl die halt Morphine auch bekommen oder andere Medikamente, die sie etwas ruhig stellen. Ne. Das ist aber, wir begleiten natürlich auch die Angehörigen. Ne, und das heißt, du musst dem Patienten beistehen, der stirbt. Und du musst auch dann den schwer trauernden Angehörigen auch noch irgendwie auch noch betreuen und reagieren auf den. Mhm, genau. Eine sehr schwere Arbeit, das glaube ich, das weiß ich ja. Wenn du jetzt das ist ja eine lange Zeit, 13 Jahre, fällt dir ein besonders dramatischer Fall ein, der dir wahrscheinlich nie aus der Erinnerung geht? Ja, es sind halt immer auch diese jungen Patienten, ne, die man halt manchmal auch länger betreut hat, ne, und wenn dann halt Frauen sterben mit weit fortgeschrittenen Brustkarzinomen oder so und halt kleine Kinder da auch, ne, am Bett mitstehen, ne, weil wir sagen schon immer, man soll Kinder auch nicht ausgrenzen, ne. Das ist, na, ich meine, die sind nicht unbedingt in meiner Sterbephase dabei, aber halt danach noch, ne, sagen wir, geh mehr, wir gehen zu deiner Mutter, ne, und das sind halt so Situationen, ne, vor allen Dingen nachts. Tagsüber ist eine Seelsorgerin auch noch mal da oder der Psychologe oder so, aber nachts kann ich mir dann nur eine Kollegin von einer anderen Station mal kurz holen, ja, aber überwiegend sind wir dann alleine dann halt. Sterben denn bei euch auf der Station auch viele junge Menschen, also jüngere Menschen, 20-Jährige, 30-Jährige? Ja, also im Moment haben wir sehr viele Patienten, die so Mitte 40, Ende 40, Anfang 50 sind, ne? Vor einem halben Jahr ist ein jüngerer Mann schon mit 36, an Bauchspeicheldrüsenkrebs, oder ein 38-Jähriger mit einem Magenkrebs, da war eine Frau dabei die ganze Zeit, Nur zu den beiden hatte ich halt auch so ein ganz vertrautes Verhältnis, und sie hat ihn dann so lieb im Arm, und Patienten sind schon gut eingestellt mit Medikamenten, Wenn du da so traurige Situationen erlebst und so wirklich existenzielle Situationen, trotz all deiner Erfahrung und Routine, kommen dir auch manchmal die Tränen noch? Ganz häufig sogar, Also als ich da aus dem Zimmer kam den Abend, ich bin dann zum Nachtdienst, gehst ja so durch jedes Zimmer und begrüßt den Patienten und der Patient ist dann auch in der Nacht verstorben, und die Ehefrau hatte ihn so im Arm, er machte so kurz die Augen noch auf und begrüßte mich. Und da bin ich halt auch auf dem Flur und dann kamen halt schon auch die Tränen hoch, Aber diese Patienten und auch die Angehörigen, die sind unheimlich dankbar, Und trotz dieser schweren Arbeit denke ich dann teilweise manchmal auch, das ist es eigentlich, Weil sehr viel Dankbarkeit auch zurückkommt. Kannst du dich erinnern an eine besondere Geste oder einen besonderen Satz, den ein Sterbender zu dir gesagt hat? Also ich hatte eine ältere Dame, die habe ich mal betreut, die war halt alleinstehend, hatte auch gar keinen Besuch und die hat sich halt nochmal bei mir bedankt und sagte, sie sind unheimlich lieb zu mir gewesen, und wenn sie dann irgendwann sterben, so empfange ich sie schon da oben. Das ist ein Stichwort. Du hast jetzt so viel Leid gesehen und so viel Tod und so viel Sterben erlebt. Hast du vor deinem eigenen Sterben Angst? Also vor dem Tod selber nicht. Ich denke mir, das ist natürlich unsere heutige Gesellschaft, die verdrängt den Tod gerne, aber wir wissen letztendlich, irgendwann kommt er auf uns alle zu, Und vom Tod selber habe ich keine Angst, nur vom langen Leidensweg. Genau, dass du ja nun zu Genüge kennst und weißt, was Leiden unter Umständen. Aber durch die Palliativmedizin kann man halt einiges auch abfangen. Aber sehr viel. Sehr viel, dadurch, dass die Patienten gut mit Medikamenten eingestellt sind, zum Beispiel die Lungenkarzinome, die würden halt letztendlich ersticken, diese Patienten. Mhm. Aber die Symptome halt, dieses Erstickung wird halt durch Morphin gedämmt. Mhm. Dadurch sterben die dann sehr ruhig eigentlich. Ja, jetzt wissen wir alle und meinen höchsten Respekt hast du sowieso, dass du eine wahnsinnig wichtige Arbeit machst und jeder, der uns jetzt zuhört, hat Respekt vor dir auch. Dennoch sagst du jetzt nach 13 Jahren, ist es so, dass du nicht mehr kannst? Wir machen halt Supervision und tauschen sehr viel im Team aus, weil ich habe halt einen Partner, der kann sehr schwer mit den Situationen umgehen. Ich kann das jetzt halt auch zu Hause nicht lassen oder erzählen, Ich ziehe mich dann eher zurück und weine dann auch schon mal zu Hause oder im Auto noch, weil ich denke mir, das ist halt für einen Laien auch sehr schwer. Ne? Also das bedrückt dich schon sehr und absorbiert deine Energie ausgesprochen. Mhm. Nun könnte man ja auch sagen, Mensch, du könntest ja vielleicht mal, um dich ein bisschen zu regenerieren, mal ein, zwei Jahre auf eine leichtere Station gehen, auf eine Kinderstation. Die Möglichkeit ist uns gegeben. Ne? Wir haben also einen sehr guten Chef auch, ne? Mhm. Oder auch Pflegedienstleitung, dieses Angebot steht. Also wenn wir wirklich sagen, wir können nicht mehr psychisch, wir müssen da raus oder ne, dann ist die Möglichkeit schon gegeben. Planst du das? Dann möchtest du das vielleicht mal machen? Ich hatte schon mal diese Gedanken, nur was mich halt auf Station hält, sind einerseits die Patienten, die sehr, sehr dankbar sind, na, obwohl halt, wie gesagt, diese Phasen immer, die zu begleiten, das schon sehr heftig ist, na, aber wir haben ein ganz tolles Team, na, und das möchte ich auch nicht. Kannst du für dich formulieren, das ist ja schon eine besondere Arbeit im Krankenhaus, was ihr da macht, auf der Palliativstation. Was dich motiviert, das zu machen? Was die Antriebsfeder ist? Weil, ja, ich sag mir immer, ich bin irgendwo letztlich auch dankbar, ne, diesem Patienten noch ganz viel zu geben irgendwie. Ne, also gibt es bei dir eine religiöse Motivation? Bist nein, du Christin? Überhaupt nicht. Einfach nur dieses Menschliche, ne, und so dieses Dankbare, ne, so dieses Handhalten der Patienten und einfach dieser Augenkontakt und dieses Dankeschwester. Wenn ne? wenn du deinen Urlaub, deinen wohlverdienten Urlaub gemacht hast, und es ist Sonntagabend oder Montag geht es meinetwegen nach drei Wochen Urlaub wieder los. Freust du dich dann auf die Arbeit oder hast du Angst? Nee, ich habe keine Angst. Freust du dich auf die Arbeit? Ich freue mich schon. Das muss ich sagen. Na? Obwohl es manchmal sehr krass ist. Ich war jetzt im Dezember in der Domrep, ne, du kommst da vom Palmsonne und dann wieder irgendwie, ne, halt in auf so eine Station, ne, wo Patienten halt in Grenzsituationen dann auch wieder versterben. Ne. Das ist halt sehr krass. Also Petra, ich finde ja wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, sowohl in der Palliativmedizin als auch in der Hospizbewegung habe ich höchsten Respekt vor all den Menschen, die da arbeiten, weil ihr so wichtige und gute Arbeit leistet. Aber du musst natürlich auch sehen, dass du dabei nicht kaputt gehst. Dann dienst du dir nicht und du dienst auch nicht dem Patienten. Mhm. Wenn du mal so eine Auszeit, ist das ja, wenn du eine Abwechslungszeit von einem Jahr vielleicht irgendwo anders machen kannst, dann mach es doch mal. Vielleicht kannst du damit dann danach noch mit viel anderem Elan wieder in diese wichtige Arbeit reingehen. Mhm. Ich weiß es, ich sage es dir nur so, weil du musst natürlich, deswegen die anderen auch alle sagen, du musst natürlich auch auf dich achten. Mhm. Also was ich gemacht habe, ist so etwas Arbeitszeit reduziert. Ne? Oder sowas, ja. Das ist eigentlich auch schon entlastend da, ne? Dass ich zwischendurch, ne, ich meine, ich mache zwar 7 Nächte, 10 Stunden Nachtdienst, das ist natürlich schon sehr hart, aber dann habe ich eine Woche frei, ne, und dann mache ich Spätschicht und nur 2 Tage Frühschicht. Okay, dann kann man sich ein bisschen regenerieren wieder. Ja, und wie gesagt, der Austausch unter Kollegen halt ist auch wichtig. Ne? So Petra, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Ja, klar. Ich fand es aber wahnsinnig interessant und auch gut, dass du angerufen hast. Je mehr aus solchen Bereichen erzählt wird, desto mehr erfahren die Leute auch darüber und wir wissen das auch wertzuschätzen, was ihr macht. Okay. Alles Gute wünsche ich dir, einen schönen Gruß an deine Kollegen. Ja, und pass auf dich auf, sage ich mal. Ne? Ja, okay, danke dir. Alles Gute, tschüss Petra, tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Tom und Tom ist 39. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Tom. Also erstmal Respekt an dich und das ganze Team hier, also was ihr euch jedes Mal anhört, also wirklich Hut ab. Dankeschön. Aber du hast zu dem Thema angerufen. Ja, selbstverständlich. Und zwar, ich hatte einen schweren Arbeitsunfall im Jahr 2001. Ja. Da bin ich mit einem Kollegen mit einer Arbeitsbühne umgestürzt. Und zwar ich hatte verstanden, für Arbeitsbühne? Arbeitsbühne umgestürzt. Umgestürzt. Genau. Und was hast du da gearbeitet? Also ich habe zu dem Zeitpunkt als Monteur gearbeitet auf Montage. Und wir hatten damals die Skisprungschanze auf dem Berg Isel in Innsbruck montiert. Mhm. 2001, also wo auch die Vierschanzentournee immer regelmäßig stattfindet. Genau. Ja. Und haben wir praktisch diese Schanze montiert und beim Schwenken halt ist sie über einen Gefahrenbereich hinausgeschwenkt und dabei sind wir umgestürzt und das ca. 15 Meter Höhe halt aus diesem Korb halt rausgeschleudert worden. Also 15 Meter Höhe aus dem Korb rausgeschleudert worden? Ja, genau halt. Also normal musst du dich ja oben am Werkstück dementsprechend an der Schanze sichern. Mhm. Nur beim Umschwenken von der einen Seite auf die andere kannst du das halt nicht. Mhm. Und demzufolge waren wir dann auch oben an der Schanze nicht angeschnallt und dann ist es halt umgekehrt gibt. Und war das ein Fehler, dass ihr nicht angeschnallt wart? Oder hätte man das machen können? Nein, also normalerweise in der Höhe, so waren meine Arbeitsvorschriften damals, schnallst du dich dort am Werkstück an und das war demzufolge die Schanze und das ging halt beim Schwenken nicht. Ja. So, 15 Meter runtergestürzt. Genau. Das ist ja schon eine ordentliche Zahl, 15 Meter. Wie verletzt warst du? Ja, also ich bin gerade so davon gekommen. Mein Kollege hat es leider nicht geschafft. Also der ist dann ein paar Monate später verstorben. Der lag im Wachkoma, der hatte zu starke Gehirnverletzungen, also am Kopf. Und ja, ich habe es halt gerade so geschafft. Ich habe richtig Glück gehabt. Was heißt gerade so geschafft? Also ich lag dann auch im künstlichen Koma. Ich hatte schwere innere Verletzungen, Arterie auch gerissen, Lunge war eingeblutet, Leber gerissen. Das Gehirn war auch angeschwollen durch Blutung. Das Bein, das Sprunggelenk war zertrümmert halt, ja, sowas diverse. Bist du denn heute wieder ganz fit? Nein. Nein. Deswegen rufe ich an. Welche Folgeerscheinungen hast du? Also ich muss dazu sagen, ich habe 2 Jahre war ich krank, habe dann eine Umschulung gestartet, habe dann auch in dem Job jetzt gearbeitet bis 2009 und dann hat mich halt die Folgeerscheinung wieder eingeholt, sprich meine beiden Knorpel in beiden Knien sind mittlerweile verschlissen, weil ich auch im rechten Bein solche starken Ossifikationen habe. Das sind so eine Art Verknöcherungen, die sich sehr gern bei Koma-Patienten bilden und dadurch ist halt die Bewegung sehr eingeschränkt und dadurch wahrscheinlich falsches Laufbild und sind jetzt beide Knorpel in beiden Knien verschlissen. Das heißt, bei Koma, das habe ich auch noch nie gehört, bei Koma-Patienten kommt es unter anderem zu solchen Folgeerscheinungen? Ja, also man wird, da streiten sich die Geister auch, man wird ja im Koma durchbewegt, damit die Muskeln und so weiter alles nicht so erschlafen. Und da kann es sein, dass Einblutungen entstehen, so hat man es mir zumindest erklärt, und diese Einblutungen, die verkalken mit der Zeit und die werden richtig knochenhart. Ah, ja. Also wie Knochen im Muskelgewebe. Und das ist jetzt mittlerweile schon bei mir fast der rechte halbe Oberschenkel und man kann es einfach nicht rausnehmen, weil sonst die komplette Bewegung des Unterbeins halt verloren gehen kann. Das heißt, da musstest du 2009 aus diesem Job endgültig aussteigen? Genau, seitdem bin ich krank, bin jetzt ausgesteuert und ja, Rentenantrag ist abgelehnt worden, schon jetzt klage ich vom Sozialgericht und so weiter und so fort und das nervt natürlich auch alle. Nochmal zu dem Unfall, wer hatte da Schuld dran? Normalerweise die Verleihfirma dieser Arbeitsbühne, die wird auch verklagt in Österreich vor Gericht, das läuft jetzt mittlerweile auch schon fast 8 Jahre und... Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon so lange her, das läuft immer noch dann. Also das läuft jetzt vor Gericht in Österreich seit 8 Jahren. Das heißt, du hast eventuell, wenn du gewinnst oder wenn ihr gewinnt, die Hoffnung, dass du da zumindest ein gutes Schmerzensgeld noch bekommst? Relativ, ja, also die Hoffnung will man ja nie aufgeben, nicht, aber nach 8 Jahren, also... Und du kriegst auch keine eine Rente, eine Unfallrente, irgendwas? Also ich hatte damals eine Unfallrente, nur habe ich in dem Moment Pech gehabt. Die lief noch keine 3 Jahre. Und demzufolge haben die mir das Ganze dann gekündigt, die Versicherung, weil sie gesehen haben, ich wäre ein Dauerfall. Und dann bin ich halt dementsprechend gekündigt worden. Das ist ja krass. Das heißt, finanziell ist das für dich schon sehr schwierig und dramatisch. Momentan ALG 1, ja. Zusätzlich zu den ganzen körperlichen Befindlichkeiten. Ja. Genau. Das ist halt dann auch diese Hoffnungslosigkeit, man wird depressiv, ja, und diese sportliche Bewegung, was man früher alles hatte, das geht halt alles nicht, ja, und das macht den schon fertig. Genau, du bist erst 39, habe ich gerade gesagt. Ja. Wie ist die Perspektive? Ja, Perspektive sind, dass irgendwann auch die Kniegelenke zum Beispiel künstlich gemacht werden müssen. Also da kann man vielleicht noch ein oder zweimal den Knorpel glatt schleifen und dann war's das. Ja. Und das Sprunggelenk, die Prognose ist auch dahingehend, dass es irgendwann steif ist, das linke. Wenn du diesen Prozess gewinnen solltest, was käme dann rum für dich? Kann ich so nicht sagen. Das kann man nicht sagen, weiß man nicht. Ich möchte auch keine Summen jetzt hier sagen. Ja, ist klar, stimmt, du hast recht. Das ist alles relativ. Ja, du hast recht. Ja. Der Kollege, der gestorben ist, hattest du ein näheres Verhältnis zu dem? Also... Ich war mit ihnen schon auf 2 verschiedene Baustellen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Das war mein Alter. Der hatte ähnliche private Probleme. Und zu dem Zeitpunkt halt war seine Freundin auch noch hochschwanger. Die stand dann halt am Grab mit dem Kinderwagen. Ja, also das war alles nicht so einfach, ja. Das glaube ich. Das glaube ich. Dann ist man schon dankbar, dass man mit dem Leben davon gekommen ist, glaube ich. Ja, das muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten. Und ich schaue ja auch immer gern die Sendung hier und ich sehe ja, wie viel Leid es auf der Welt gibt. Da sage ich immer noch, mir geht es relativ gut. Ja, aber wenn man dann jeden Tag vom Neuen von den Schmerzen wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird, irgendwann verlässt dann auch die Kraft. Ja. Also Tommy, dann danke ich dir auch für deinen Anruf und drücke dir natürlich wirklich alle Daumen der Welt, dass du den Prozess gewinnst und dass du einen guten Vorteil davon hast, sagen wir es so. Und vor allen Dingen natürlich, dass sich gesundheitlich das doch ein bisschen stabilisiert bei dir und dass es nicht gar so schlimm kommt. Okay, danke. Das wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute, Tom. Mhm, danke. Tschüss. Jo, ciao. Und hier ist Raimond. Raimond, stimmt das? Hallo, Domian? Raimond, sagt man das so? Raimond? Raimond. Raimond. Raimond, ja. Raimond, ein französischer Name. Das ist richtig. Raimond, du bist 56. Ich bin 56. Ja. Erstmal wollte ich ein herzliches Dankeschön sagen an deine so wichtige Sendung, dir und deinem Team. Danke. Ich gucke sie sehr oft nachts, komme dann spät ins Bett, aber ich finde es einfach toll, was ihr da für eine Arbeit leistet. Vielen, vielen Dank. Jetzt hast du auch zum Thema angerufen, dieser Job macht mich kaputt. Ja, genau. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, glaube ich. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich bin erst Erzieherin gewesen, 6 Jahre, sehr begeistert auch, aber habe danach gemerkt, dass ich doch lieber mein Hobby zum Beruf machen möchte. Nämlich? Das ist das Malen und Fotografieren. Ja. Dann habe ich mein Abitur nachgemacht, habe dann an der ehemaligen Volkwangerschule, Universität Essen, Kommunikationsdesign studiert, mit auch einem hervorragenden Abschluss. Toll. Mit 32 war ich fertig. Mhm. Hab dann das große Glück gehabt, dass eine große Agentur, die wirklich für renommierte Firmen arbeitet, mich haben wollte. Mhm. Bin dann woanders hingezogen, habe Familie und Freunde gelassen und habe dann eben in diesem tollen Schickimicki-Business gearbeitet, eben in diesem Traumberuf, in weißer Villa, schwarz gekleidet mit Telefon und wie man sich das so in Sendung vorstellt. Und was du hast dann Werbung gemacht, oder? Werbung gemacht. Ich war Artdirektor und habe für große Schmuckfirmen gearbeitet und einfach tolle Luxusgüter versucht, an den Mann zu bekommen. Klingt für mich nach sehr viel Geld und nach sehr viel Stress. Also das Erstere nicht so, weil nicht so. Ich kam von der Uni und auch wir haben eigentlich erstmal nur ein Praktikantengehalt bekommen. Mhm. Also richtig dick Geld war das nicht, aber super, super viel Stress. Das hieß, die Nächte durcharbeiten und wirklich pausenlos tolle Ideen haben, die von den oft ein bisschen blasierten Kunden dann sofort wieder verworfen wurden. Es war wirklich ein unheimlich harter Job. Wie? Und von uns 30 Leuten, die alle irgendwie so im relativ jüngeren Bereich waren, hatte einer eine feste Beziehung, war auch verheiratet, hatte Kinder, weil das ging überhaupt gar nicht. Wie lange hast du es ausgehalten? Ausgehalten habe ich es fast 3 Jahre. Ja? Ich hatte jetzt den Beruf, den ich mir immer vorstellte, habe auch großen Erfolg gehabt, habe große Veröffentlichungen in Vogue gehabt, Papas Bazaar. Auf den Schmuckmessen waren meine Arbeiten, in den Juwelieren hingen die. Also ich habe schon in diesen fast 3 Jahren gut Karriere gemacht. Würdest du denn sagen, dass dieser Job dich in diesen 3 Jahren kaputt gemacht hat? Denn es war so viel Stress, es war kein Privatleben. Ich hatte dann so mit, ich war dann auch 34 irgendwann, mir auch überlegt, wollte ich nicht was anderes, wollte ich nicht Beziehung haben, Kinder haben, Familie haben. Wie war das damals mit den strahlenden Kinderaugen, wenn ich den Kindergarten betrat? Das fehlte mir trotz aller tollen Veröffentlichungen, trotz allen Erfolgs. Wohin bist du dann gegangen nach den 3 Jahren? Ja, ich bin dahin gegangen, dass es passierte so, dass wir, mein Kollege und ich, von einem sehr anstrengenden Kunden kamen. Mein Kollege fuhr das Auto, er bekam einen Kreislaufzusammenbruch am Auto, ihm wurde schwarz vor Augen. Er schrie auf und ich wusste in dem Moment, es ist gleich Ende. Ich hatte mein Leben abgeschlossen, weil ich wusste, in dieser Geschwindigkeit konnte man die Kurve nicht mehr überleben. Irgendwie habe ich dann noch irgendwie an eine Todesanzeige gedacht, die morgen in der Zeitung steht. Und ja, der Wagen überschlug sich am Mönchhof-Dreieck dann mit 160 Stundenkilometern. Und wie durch ein Wunder, wirklich wie durch ein Wunder, habe ich diesen unglaublichen Unfall fast unbeschadet überlebt. Und dein Kollege auch? Der hat es sehr, sehr knapp auch überlebt. Also der hatte über 3 Liter Blut verloren. Es war wirklich, wirklich an einem seinen Fädchen. War dieser Unfall ein Wink des Schicksals, dein Leben zu verändern? Das war so, das war der auch. Und ich sag mal, die Religion war bei uns knallharten Werbeleuten eigentlich da nicht so innen, sag ich mal. Aber in dem Moment habe ich angefangen zu beten und wir haben beide gewusst, das war ein Wink von oben. Was hast du dann gemacht? Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann letztendlich meinen Job gelassen. Ich bin in Familie gegangen. Ich habe 2 tolle Söhne bekommen. Und heute bin ich Erzieherin meiner eigenen Söhne mit strahlenden Kinderaugen. Nicht nur von denen, sondern auch von anderen Kindern, denen ich heute zeichnen und malen beibringe. Das ist ja auch eine kuriose Biografie. Von der Erzieherin, dann Karriere große Karriere in der Werbebranche gemacht. Dann fast ums Leben gekommen und nun den richtigen Weg gefunden danach. Richtig, und das zweite Kind ist dann noch Heiligabend geboren, nach ein Geschenk des Himmels. Der ist jetzt 12 und ich sag, diesen Weg hätte ich sonst nicht beschritten, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Ja, ja. Das Beste, was mir passiert ist. Manchmal muss man krasse Sachen erleben, um wach zu werden, ne? Um es zu kapieren. Ja, ich denke, ich hoffe, dass andere Mut bekommen, auch einfach neue Wege zu gehen. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir auch. Ne? Tschüss. Und nochmal Dankeschön für die Sendung. Gerne, tschüss. Tschüss. So, in der Technik heute Nacht, Nami Strack, das war's für heute. Unser Thema, dieser Job hat mich kaputt gemacht. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr der Fernsehen. Gute Nacht.